Kapitel 4, Aufgabe 8a. Hören Sie Teil A eines Interviews mit der Werbefachfrau Karin Heumann. Kreuzen Sie während des Hörens oder danach die Aussagen an, die dem Gehörten entsprechen. Frau Heumann, was mögen Sie an Werbung? Ich mag schon das Wort werben. Für eine Sache werben, für jemanden werben, um etwas werben. Das Schöne in einer Sache zu finden und darüber zu reden, das ist doch eigentlich ein sehr schöner Beruf. Wie erklären Sie sich dann, dass Werbung immer öfter nervt, dass sich Menschen verfolgt und bedrängt und keinesfalls sanft umworben fühlen? Ein Grund ist, dass wir heute viel mehr Kanäle haben, um den Kunden zu erreichen. Das hat den Vorteil, dass ich als Werber nicht mehr alles auf einen Schlag vermitteln muss, sondern an der einen Stelle Lust machen und an einer anderen mit Informationen vertiefen kann. Das hat den Nachteil, dass sich ein Kunde gejagt fühlen kann. Gejagt fühlen? Er wird gejagt. Targeting heißt schließlich anvisieren, aufs Korn nehmen. Nehmen wir an, ich hätte Informationen, die für Sie interessant sind. Dann wäre es doch nicht schlecht, wenn ich sie erreiche. Genervt fühlt man sich doch vor allem, wenn einen nicht interessiert, was man geboten bekommt. Ich stehe unter Dauerbeschuss. Vor allem im Internet habe ich nicht das Gefühl, als Kunde umworben zu sein. Ich werde bombardiert. Stimmt. Werbung im Netz wird oft als störend empfunden. Deshalb geht der Trend zum sogenannten Native Advertising. Also zum Inhalt, der sich als scheinbar natürliches Element in die jeweilige Online-Umgebung einfügt. Dazu gehören auch Unternehmensinformationen, die aussehen wie Journalismus. Da frage ich mich dann allerdings schon als Leser und als Werber, ob das eine Entwicklung ist, die uns gut tut, wenn immer mehr Werbung verkleidet daherkommt. Dies ist auch deshalb ein großes Thema, weil Inhalte immer leichter zu produzieren sind. Sie entstehen schon, wenn man seine Fans oder Kunden auffordert, irgendetwas zu tun und darüber berichtet. Der Markenhersteller wird grundsätzlich immer mehr zum Veranstalter, zum Dialogpartner, schafft selbst Inhalte, die er über eigene Kanäle wie einen Facebook-Auftritt in die Welt bringt. Soweit so gut. Schwierig wird es dann, wenn es um Informationen zu einem Produkt oder seiner Wirkung geht, denn die sind natürlich tendenziell eher gefärbt. So ist Reklame halt. Eben nicht. Bei der richtigen Werbung weiß ich, dass es eine ist. Früher wurde behauptet, wir versuchten durch unterschwellige Spots, die man nicht bewusst mitbekommt, aber unbewusst verarbeitet, in die Köpfe der Konsumenten zu kommen. Diese Spots gab es nie, aber es gab sicher eine Zeit, in der die Leute zu ernst nahmen, was in der Werbung gesagt wurde. In dieser Hinsicht sind wir mittlerweile alphabetisiert. Wir wissen, was Werbung will. Und dann kann ich sie doof finden, gut oder, das ist das Schlimmste, langweilig.